sangen rein. Frisch und froh mit Sang und Klang, die ganze Kompanie. Wenn's heißt, wie am Fenster steht, mit dem Taschentüchlein fehlt, das macht Laune und dann lacht die ganze Kompanie. Hussa, sa, tiralala, die ganze Kompanie, ach ja. Hussa, sa, tiralala, die ganze Kompanie. Mädel, suchst du einen Mann, schau dir die Soldaten an. Einer ist bestimmt für dich in meiner Kompanie. Hang am rechten Flügel an, rüge bis zum letzten Mann. Und dann sagst du mir, gefällt die ganze Kompanie. Hussa, sa, tiralala, die ganze Kompanie, ach ja. Die ganze Kompanie.